Hallo und herzlich willkommen zum 44. Conancast. Heute mal wieder ein Themenpodcast und da zeitgleich auch der erste in diesem neuen Jahr 2012. Heute geht es um die Anime-Serie Detective Conan auf dem deutschen Sender Viva. Da ist ja jetzt die erste Staffel zu Ende gelaufen und jetzt läuft ja auch bald die zweite Staffel und da wollen wir die erste noch einmal Revue passieren lassen und ein bisschen in die Zukunft auch schauen. Ich habe immer das ganze Stammpersonal neben mir ausgetauscht und neben mir ist deswegen heute auch dabei der Olli. Hallo. Den ja viele von euch sicherlich noch aus der dritten Ausgabe des Conan-Quiz kennen dürften oder auch aus früheren Podcast-Aufnahmen. Daneben ist heute auch dabei der Julian. Hi. Und der Lukas. Moin, moin. Da wäre es doch mal schön, wenn ihr euch beide mal kurz vorstellen könntet. Ja, ich bin Julian. Bin im Forum auch angemeldet als Force143. Ja, bin 19 Jahre alt und Conan gucke ich, ich habe zu Conan gefunden über RTL 2 damals. Noch die ganz erste Ausstrahlung, die damals noch uncut war, deswegen weiß ich noch ganz genau, beispielsweise als ich früher mal die Mumie im Wald gesehen habe, da ich mich als kleiner Junge da wirklich gefürchtet habe, aber jetzt nicht so, dass man es irgendwie schneiden musste oder so, sondern es war einfach mal damals so. Und ja, den Manga lese ich seit kurzem, seit 1967 und ja. So Conan habe ich erst wieder gefunden, letztes Jahr durch RTL 2 und jetzt gucke ich halt Conan auf Viva, ja, jeden Abend im Prinzip. Ja, wie Philipp schon erwähnt hat, ich bin Lukas, bin 18 Jahre alt und ja, wie habe ich zu Conan gefunden? Ich habe zu Conan gefunden und zwar war das so, eher rein zufällig, damals als kleiner Junge habe ich mich gelangweilt und habe dann rumgesäppt und weil ich mich damals schon für Animes generell interessiert habe, habe ich dann zufällig eine neue Serie gesehen auf RTL 2. Und ja, die hat mich dann total fasziniert, weil ich sowieso schon als kleiner Junge schon Detektiv- bzw. Krimi-Fan war. Und ja, ich habe es eigentlich seitdem durchgängig geguckt und bin ebenfalls im Forum angemeldet. Allerdings nicht unter dem Namen Lukas, sondern unter dem Namen Trackskills. Ja, dann haben wir noch zwei weitere Gäste vom alten Bisa-Cast. Den dürften ja vielleicht einige von euch kennen. Da ist zum einen heute dabei der Dustin. Ja, hallo. Und der Pascal. Guten Abend. Ja, und dann wäre es schön, wenn ihr auch euch nochmal vorstellen könntet, damit die Hörer auch einen Eindruck von euch haben, wer denn heute mit uns hier zusammen diskutieren wird. Ja, also ich bin halt Dustin, bin 17 Jahre alt, zu Conan gekommen, auch damals bei RTL 2. Vor allem habe ich halt Pokémon geschaut früher, dann bin ich dann halt auch auf Conan gekommen so und hab's einfach weitergeschaut. Ja, ich bin der Pascal, 16. Ja, wie kam ich zu Detective Conan? Als die DVDs veröffentlicht wurden, habe ich bei meinen Cousin mal mitgeschaut und der fand die Serie am Anfang total toll, aber mittlerweile hat er irgendwie wenig Zeit, sie zu verfolgen. Und dann habe ich in den Manga reingeschnuppert und dann kam ich nicht mehr davon los. Ja, super, dann haben sich ja alle hier kurz vorgestellt. Mich solltet ihr ja kennen, ich bin Philipp und hier der Leiter des heutigen Podcasts. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um über die Ausstrahlung der Serie Detective Conan auf Viva zu diskutieren. Und das können wir natürlich nicht machen, ohne vorher erstmal ein paar Fakten zu haben. Da fange ich mal direkt an und zwar gab Viva am 24. Mai 2011, also schon vor geraumer Zeit, noch im letzten Jahr bekannt, die Serie Naruto und Tsubasa Chronicle ins Programm aufzunehmen. Damals wurde auch schon über eine Aufnahme der Serie Detective Conan ins Viva-Programm spekuliert, allerdings war das bis dahin noch nicht fix und Viva hat es nicht ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt. Ja, am 29. November 2011, also knapp 4 Monate später, gab Viva dann bekannt, dass Detective Conan ab dem 5. Dezember 2011 jeweils mit Doppelfolgen ins Programm aufgenommen werden soll, also jeweils abends ab 18.30 Uhr, wie wir es ja jetzt heute auch noch kennen. Und ja, das war doch schon ein entscheidender Schritt, Detective Conan jetzt hier ins Viva-Programm aufzunehmen. Zwischenzeitlich wurden auch noch die Serien Naruto und Tsubasa Chronicle ausgetauscht, eben zu Detective Conan und auch One Piece. Ja. Und dann habe ich auch noch mal ein paar Zitate aus unserem Newsblog rausgesucht. Zum Beispiel von Mario WL, den ja einige von euch auch als Kevin hier aus dem Podcast kennen dürften. Er hat geschrieben, ich bin so ausgeflippt vor Freude. Oder Isis, richtig klasse, ab heute bin ich Viva-Fan. Und Adri, endlich DC wieder im deutschen Fernsehen. Danke, Viva. Ich werde sofort morgen ein bisschen Werbung in der Schule machen. Ja. Was sagt ihr denn zur Ausstrahlung der Serie Detective Conan auf Viva? Habt ihr euch sehr gefreut, dass Viva diese Ankündigung gemacht hatte? Ja, also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil es ist ja schon einige Jahre her, dass es damals auf RTL 2 lief und dementsprechend war ich ja positiv überrascht, dass Viva sich dazu bereit erklärt hat und ja, habe mich natürlich auch riesig gefreut, endlich wieder Conan im deutschen Fernsehen zu sehen. Ja, mir geht's ähnlich und zwar habe ich mich auch sehr gefreut, dass Viva sich dazu entschlossen hat, Detektiv Conan wieder ins Programm aufzunehmen, was heißt wieder, ins Programm aufzunehmen. Und zwar, weil RTL 2 ja einige Zeit zuvor angekündigt hatte, neue Folgen von Detektiv Conan ausstrahlen zu wollen. Und das haben sie ja dann aufgrund irgendwelcher Probleme zurückgezogen, ja, und deshalb habe ich mich sehr gefreut, mit der Hoffnung auch, dass Viva sich eventuell auch dazu entschließen sollte, ja, die neuen Folgen zu synchronisieren, ab Folge 334 aufwärts. Ja klar, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, vor allen Dingen, weil es ja mal endlich zu einer vernünftigen Zeit kommt und jetzt nicht zu nachtschlafender Zeit, wie jetzt beispielsweise auf RTL 2 um 6 oder um 14.30 oder so, sondern um 18.30 ist wirklich gut und deswegen denke ich mal, dass es auch ziemlich erfolgreich sein könnte auf Viva. Ja, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, vor allem, weil ich gerade wieder auf Conan gekommen war, weil ich angefangen habe, den Manga zu lesen Anfang des Jahres, 2011 schon und ja, dann habe ich mich darüber sehr gefreut, als dann die News rauskam, dass Viva halt Detektiv Conan zeigt und wurde ja halt vorher lange nicht gezeigt und ja, toll. Die riesige Fanwelle hat quasi alle erwischt, auch mich. Vor allem, was sehr zu wünschen war, ist, dass die Ausstrahlungszeit endlich nach hinten versetzt wurde und damit die Zielgruppe auch wirklich jetzt angesprochen wurde. 18.30 ist jetzt die Zeit, wo, sag ich mal, die Studenten alle zu Hause sind, auch die, wo später in der Oberstufe sind, Gymnasium und so, haben auch länger Schule. Und das, denke ich mal, ist auch eher die Zielgruppe von Detektiv Conan, als jetzt so sechsjährige bzw. dreijährige Kinder, wie RTL 2 es gezeigt hat. Und ja, als Detektiv Conan dann in der ersten Woche ausgestrahlt wurde, da gab es noch aktuelle Quoten zu den jeweiligen Folgen. Die waren auch jeweils immer sehr gut, also man hatte bei Viva so einen Durchschnitt von 1% bei der Zielgruppe von den 14- bis 49-Jährigen und Detective Conan lag immer bei, auf jeden Fall immer über 1% und war sogar teils knapp an der 2%-Grenze, also auch sehr gute Quoten wurden dann in der ersten Woche eingefahren, wobei das natürlich auch eigentlich ja vorhersehbar war, dass man in der ersten Woche deutlich höhere Quoten einfährt als sonst bei späteren Folgen, wenn Detective Conan eben schon so Standard im Programm ist. Aber ich denke trotzdem, dass diese Quoten auch von Anfang an ja vorhersehbar waren und auf jeden Fall ist es auch sehr toll, dass man hier knapp 100.000 Zuschauer oder mehr immer mobilisieren konnte. Also auch ein großer Erfolg für den kleinen Sender Viva hier in diesem Fall. Genau, was man da vielleicht noch erwähnen könnte, Viva hat sonst auch einen Marktanteil von, ich weiß nicht, etwas über 2% vielleicht und ja, Detective Conan liegt auch so in dem Bereich und deshalb denke ich auch, dass Viva sich dazu entschließen könnte, Detective Conan auch längerfristig in das Programm einzuplanen, da die Quoten von Detective Conan ja, wie du schon gesagt hast, nicht schlecht waren und auch nicht sind. Und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die Quoten, wie sie in der Anfangswoche waren, auch längerfristig Bestand haben könnten. Es ist ja jetzt nicht so, als würde Viva ja aufhören. Sie haben ja ständig weitergezeigt und ich denke mal, jeder von euch dürfte jetzt mitbekommen haben, dass die zweite Staffel schon quasi von Viva angesetzt ist und direkt hinterher läuft. Also keine Pause, sondern keine Wiederholung, sondern wir machen direkt weiter. Ja, besser als RTL 2. am 26. Dezember 2011 strahlt, also noch im letzten Jahr, am zweiten Weihnachtsfeiertag, Da strahlt Viva die Episoden 31 und 32, obwohl die eigentlich noch uncut laufen müssten, wurden die dann geschnitten ausgestrahlt und das gab natürlich eine heftige Protestwelle auch unter den Fans, warum man jetzt diese Folgen, die eigentlich hätten uncut laufen müssen, jetzt auf einmal geschnitten gezeigt werden. Und Viva wendet sich da auch gleich an die Fans und sagt, dass sie die Folgen direkt von RTL 2 bekommen haben und sich jetzt erkundigen werden, wie es denn mit der Uncut-Version aussieht. Also man merkt auch, dass Viva da auf jeden Fall sehr auf die Fans eingeht und ja, auch den Fans die bestmögliche Qualität der Folgen geben möchte. Naja, wobei eigentlich auch die Folgen 28 und 29 auch eine FSK 12 hatten. Zwar mit Haaresfreigabe, dadurch konnte natürlich RTL 2 sagen, Viva, Moment mal, die zwei Folgen haben FSK 12, die können sie nicht Uncut senden. Aber man muss die Uhrzeit doch abends bedenken, das ist ja quasi, man sagt ja auch nicht mehr Nachmittagsprogramm, sondern das ist ja schon das Abendprogramm, würde ich mal behaupten. Und normalerweise müsste man da doch ab 12 senden können. Animax zum Beispiel strahlt ja auch ständig aus, die ganze Zeit, und die Serien sind da teilweise ab 16 und 18. Naja, es liegt wahrscheinlich daran, dass Animax Pay-TV ist, das ist ja ein Unterschied. Und ich denke mal, ob jetzt zwischen 6 Uhr oder 18 Uhr, ist auch kein Unterschied, weil es ist Tagesprogramm, ich glaube erst ab 20 Uhr darf man Serien ab FSK 12 ausstrahlen. Ah, also wurden dann die Folgen 28 und 29 auch geschnitten, soweit ich das jetzt verstanden habe. Ja, also Mord unter Freunden wurde geschnitten. Ah, okay, wusste ich noch gar nicht, also interessant. Dann haben ja auch viele Fans noch gerätselt, ob denn Viva ab der Folge 39 bzw. 40 die ungeschnittenen Folgen jetzt wieder doch wieder ausstrahlen wird. Aber dann wurden sie auch wieder enttäuscht, denn die Folgen 40 und 41 wurden dann am 2. Januar 2012 doch wieder geschnitten ausgestrahlt. Und das bedeutet dann zeitgleich auch, dass dann alle weiteren Folgen geschnitten gezeigt werden sollten in der Zukunft. Also was natürlich sehr schade war. Das wurde dann eben erst später revidiert durch die Bekanntgabe, dass sie eben jetzt die ungeschnittenen Folgen von RTL 2 bekommen haben. Ja, wir haben jetzt fast nur durchgehend Positives über die Ausstrahlung von der ActiveCon auf Viva gehört. Ich möchte jetzt noch auf einen Kritikpunkt eingehen, und zwar sind das die Werbepausen während der Ausstrahlung von der ActiveCon. Aber nicht nur von der ActiveCon, sondern auch vorher schon bei One Piece ist das der Fall. Und zwar, dass mitten in der Folge die Serie unterbrochen wird. Also ich würde mich freuen, wenn Viva in Zukunft die Werbung zwischen den Folgen länger machen würde und dafür dann die Werbung innerhalb einer Folge weglassen würde. Ich denke, das würde den Fans auch entgegenkommen. Da habe ich einen Trick mit. Und zwar habe ich hier zu Hause Entertain, und nehme jede Folge auf. Und abends dann später starte ich die dann erst und gucke die dann halt nach und ja, kann dann die Werbung überspringen. Gleicher Trick hier, aber ohne Entertain, sondern einfach nur mit einem einfachen DVD-Rekorder, also das tut's auch. Trotzdem stören natürlich auch die Werbepausen, da gebe ich natürlich vollkommen recht. Und Einspruch. Ja? Ja, in Japan beschwert sich ja auch keiner über die Werbepausen. Und wenn man dann wirklich den Schritt geht, neue Folgen zu kaufen, dann würde ich einfach mal sagen, dass man die Folgen dann wirklich komplett uncut lässt und dann sogar diese Werbepausen, die immer dann die Tür auf und zugehen von der ActiveCon quasi drin lässt und dafür dann die Werbepausen zwischen den Episoden zeigt, wie in Japan. Was natürlich jetzt noch ein größerer Freudensprung für die Fangemeinschaft ist, weil es dann wirklich 100% uncut ist, würde ich mal sagen. Was an sich ja keine schlechte Idee ist, würde ich behaupten. Ja, ich sag ja nichts gegen die Werbepausen. Also Werbung ist klar, wenn man als normaler Sender und nicht von GEZ oder so finanziert, da muss man Werbung einbauen und kann das gerne auch in der Folge tun. Allerdings sollte man dann aufpassen, auf wo man sie setzt und nicht einfach irgendwo mittendrin reinhauen, wo sie eigentlich auch in der Originalfolge gar nichts zu tun hat. Ich habe das nämlich zum Beispiel häufiger gesehen, dass sie einfach die Werbung an einer Stelle gesetzt haben, wo im japanischen Original eigentlich gar keine war. Und dann später, wo die Tür zuging, also im japanischen Original, da sieht man ja immer noch so ein paar Reste in der Folge, in der deutschen Folge. Da wird dann keine Werbung eingebaut, sondern es geht dann einfach nahtlos weiter und die Musik wird unterbrochen und so komisch weitergeführt und so. Also das finde ich schon ein bisschen komisch. Und da hätte man vielleicht auch die Werbung an eine andere Stelle setzen können, das wäre vielleicht ein bisschen besser gekommen. Das ist mir auch aufgefallen, dieses Geräusch, wenn die Tür zufällt, das hört man in den meisten Folgen einfach noch hinterher. Und das passiert dann einfach nach der Werbepause. Aber was mich ein klein wenig noch an Viva zusätzlich stört, ist, dass diese Werbung jetzt speziell quasi auf Animes ausgerichtet ist. nichts dagegen, dass sie das jetzt machen. Ist klar, dass jetzt Java und so das natürlich dann nutzen, um die entsprechende Zielgruppe jetzt anzusprechen. Aber wenn man dann so Fehler macht, wie in der One Piece Werbung anstatt Sanji Sandy hinzuschreiben, das da könnte ich quasi gegen den Kopf klatschen. Das ist doch immer. Naja, aber für die Werbung kann ja Viva nichts. Die schaltet ja Yamba und damit hat der Viva im Prinzip nichts an Hut. Solange sie das Geld kriegen, ist es denen wahrscheinlich auch egal. Da können sie auch Conan irgendwie jetzt wie im amerikanischen Jimmy oder so nennen, Jimmy Kudo. Das würde sie auch nicht interessieren, solange sie das Geld für die Werbung kriegen, würde ich mal sagen. Ja, und der Hauptaugenmerk liegt ja auch nicht in der Werbung, sondern eben wirklich auf den Folgen. Na gut, was aber auch noch so aufstößt, war halt, dass die teilweise bei den Folgen eben das komplette Ending und den Epilog weggelassen haben. Das war natürlich auch ziemlich bescheiden in manchen Folgen dann. Ja, aber das haben sie ja dann ab jetzt, glaube ich, wieder geändert. Also es gab eine Zeit lang und dann haben sich, glaube ich, auch wieder jede Menge Fans halt darüber beklagt, weil ja, wie gesagt, da fehlt ja dann auch wirklich was, auch wenn am Ende nur ein paar Minuten sind. Aber trotzdem ist es ja wichtig, die halt zu sehen. Also mir persönlich ist es auch aufgefallen, dass da was fehlt. Und ich habe mich dann natürlich sehr gefreut, als dann wieder die Endings mit ausgestrahlt wurden. Ja, das dürfte dann halt etwa letzte Woche gewesen sein, weil davor habe ich das noch gesehen, wo die dann eben wurde quasi kurz der Anfang von Ending gezeigt und dann auf einmal ist es direkt in die nächste Serie übergesprungen. Das war dann teils doch schon sehr etwas überstürzt, würde ich behaupten. Was ich aber auch ein bisschen komisch finde, ist zum Beispiel, dass man zwischen der ersten und zweiten Folge noch eine Vorschau auf die zweite Folge braucht, obwohl da auch gar keine Werbung dazwischen ist. Also finde ich schon ein bisschen komisch, wenn man dann eine Vorschau zeigt und das dann direkt mit dieser gleichen Folge, mit der nächsten Folge dann schon weitergeht. Also da frage ich mich manchmal, warum die das überhaupt machen. Da können die dann lieber nochmal, was weiß ich was, bisschen mehr Werbung dazwischen und dann neue Folgen am Ende kaufen, was weiß ich was. Also das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum die da noch die Vorschau einbauen. Naja, da müssten sie ja noch mehr schneiden und das Schneiden kostet ja auch wieder Geld, würde ich mal sagen. Und wenn sie es dann, aber auf der anderen Seite zum Schluss cutten sie es weg, da wo man die Vorschau auf die nächste Folge einen interessiert. Aber dann zwischen den Folgen senden sie es, das ist wieder Ironie. Nö, also irgendwie entweder schneiden sie beide weg oder sie lassen beide da. Also ich habe noch nicht erlebt, dass sie bei der ersten Folge die Vorschau gesendet haben, bei der zweiten Folge nicht. Also entweder fehlt sie bei beiden oder sie ist bei beiden da. Ja, ich denke, das hat auch etwas mit der Zeitplanung zu tun. Und zwar kann es sein, dass Viva ab und zu mal in Verzug gerät. Das heißt, dass die mit der Zeitplanung nicht hundertprozentig hinkommen. Und ich denke, davon hängt das auch ab, ob eben halt das Ending gezeigt wird oder ob die Vorschau gezeigt wird oder eben nicht. Ja, damit mag das sicherlich auch zusammenhängen. Aber es gibt auch bestimmt mehrere Faktoren, die dann davon abhängen. Also, ja. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir gerade schon dabei sind, beim Schneiden und so weiter, ist das komische Bildformat. Also bei meinem Fernseher ist es auf jeden Fall so, dass rechts, links, oben und unten immer so ein komischer schwarzer Rand ist, wenn ich mir die Folgen angucke. Und das stört, finde ich, auch ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder ob es nur an meinem Fernseher liegt, aber das finde ich schon ein bisschen mysteriös. Ja, bei mir ist das auch oben und unten, aber rechts und links ist bei mir kein schwarzer Balken. Also wahrscheinlich wegen des Formats 4:3, 16:9 oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Fernseher habe. Also bei mir ist der Rand links und rechts und oben und unten passt es genau. Also ich denke, das hat wirklich was mit dem Bildformat zu tun, dass Viva sendet. Bei anderen Sendern habe ich zum Beispiel nicht das Problem. Ah, okay, ja. Aber also, mir ist es komischerweise auch so, dass es, also wenn ich jetzt live im Fernsehen sehe, ist es auch so oben, unten, links, rechts irgendwie ein kleiner Rand, wo es im Prinzip so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Aber wobei, wenn ich es dann aufgenommen habe und mir es dann nochmal am Computer oder so anschaue, ist es normalerweise ganz normal 4:3. Das verstehe ich irgendwie nicht. Muss irgendwie auch am Sendemechanismus oder so liegen. Ich habe das Problem mit den Strichen auch. Bei mir sind sie auch die schwarzen oben und unten. Und links oben sind irgendwie noch so kleine einzelne weiße Striche, die aber auch nicht über den ganzen Bildschirm gehen. Also was das ist, weiß ich auch nicht. Also bei mir sind die nur links und rechts. Auch wenn ich jetzt normal gucke, was mich dabei irritiert, sobald die Werbepause kommt, geht das Format auf einmal dann nochmal breiter, dann sitzt es auf einmal weg. Also kurz vor der Werbepause, wenn das Viva-Logo umweggeht, als ob dieses Viva-Logo quasi den ganzen Bildschirm nochmal um ein kleines Stück einrasten würde. Also wir haben eigentlich alle Probleme mit dem Format, halte ich mal fest. Und also Viva trifft da wahrscheinlich keine Schuld, wenn einige oben was haben, einige rechts und links, einige überall und so weiter. Also, Also ist der Käufer des Fernsehers schuld. Ja, haben die ja wahrscheinlich gut gemacht, dass sie das dann wahrscheinlich so in die Mitte gepackt haben, damit jeder was von der Folge hat. Also ich finde es auch besser so, als wenn dann links und rechts oder irgendwie irgendwo was fehlt. Das ist dann, glaube ich, noch schlimmer, als wenn das so klein ist. Ja, ja, aber wie vorhin schon gesagt wurde, also wenn die Werbung kommt, die Werbung ist ja dann irgendwie über das ganze Bild verteilt. Also das finde ich auch schon ein bisschen komisch. Naja, das liegt aber an dem alten Format von den Folgen. Früher wurde ja Detective Conan auch nicht in 16:9 ausgestrahlt. Das hätte uns 1996 mal jemand erzählen sollen, 16:9. Da hätten wir uns noch ausgelacht. Die wussten aber nicht, was das ist. Nein. Die waren ja schon froh, wenn sie einen Fernseher hatten. Nee, so einen Aufwand nicht. Die hätten uns ausgelacht, wenn wir gesagt hätten, hier HD und so. Full HD, naja. Wo wir gerade schon beim Bild sind, da können wir auch nochmal auf den Ton eingehen. Also noch ein weiterer Kritikpunkt wäre hier die Lautstärke, die ich bei meinem Fernseher immer extrem erhöhen muss, damit ich irgendwie eine normale oder annehmbare Lautstärke habe. Das weiß ich auch nicht, warum das bei Viva so ist. Das ist, glaube ich, bei allen anderen Sendungen. Also ich schaue jetzt Viva so sonst nicht, aber ich denke mal, das ist beim gesamten Sender so, oder irre ich da? Also ja, bei mir ist es auch so. Ja. Mach du es. Ja, bei mir ist das auch so. Und dann, sobald die Werbung dann kommt, musst du wieder runterstellen, weil halt viel zu laut wird, ne? Naja, wobei auch, wenn ich beispielsweise in der Werbung dann rumseppe, ist es auch ziemlich laut. Aber, naja, muss man halt, glaube ich, mit leben. Geht nicht anders. Aber mir ist das ebenfalls so. Ja, wenn die Werbung kommt, ist der Ton total laut. Aber sobald irgendeine Serie anfängt, muss man richtig volle Pulle aufdrehen, bis man überhaupt einen annehmbaren Ton hat, beziehungsweise eine annehmbare Lautstärke. Die Folge als auch die Werbung haben bei mir eigentlich eine gleiche Lautstärke. Ich muss zwar auch lauter stellen, aber das wird nicht so extrem. Bei mir ist es auch nur ganz minimal. Also bei der Folge habe ich den Fernseher meistens auf 25, normales 20 bei mir. Und bei der Werbung stelle ich dann halt eben wieder auf 20 runter. Also ganz so extrem ist es nicht. Ich hatte schon mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann musste ich mal auf 30 hochstellen bei irgendeiner Sendung. Ich merke es vor allen Dingen bei den Aufnahmen, die ich mir manchmal teilweise noch am Computer danach anschaue. Normalerweise habe ich Systemlautstärke 50, aber da muss ich wirklich schon auf 100 hoch, damit ich das auch normal wirklich verstehen kann, was dann kommt. Also gibt's auch noch Verbesserungsbedarf beim Ton bei Viva. Alles noch nicht ganz so ausgereift, aber man kann auf jeden Fall die Folge noch einigermaßen verstehen. Das ist ja die Hauptsache. ja. Wo wir gerade bei Folgen sind. Bei Viva hat sich der kleine Fehlerteufel, was viele wahrscheinlich bemerkt haben, eingeschlichen. Und zwar am 14.02. Und zwar hat man da einfach zwei Folgen vertauscht. Für die Leute, die es nicht bemerkt haben. Man hat der Onkel aus Brasilien Teil 1 am Vortag gezeigt und am nächsten Tag ging es auf einmal nicht mit der Onkel aus Brasilien 2 weiter, sondern direkt mit der nächsten Folge. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall war das die erste Folge der zweiten Staffel. Erstens kommt es anders. Als man denkt, ja. Und dann hat sich das halt anscheinend bei Viva so eingeschlichen und danach lief halt trotzdem noch der Onkel aus Brasilien Teil 2 die Folge, also so dramatisch war es jetzt nicht, aber interessant zu wissen, dass bei Viva auch nicht immer alles glatt läuft. Ja, es kommt alles anders als gedacht, ne? Ja, wobei bei Tsubasa Chronicle hatten sie damals sogar das Problem, dass sie eine Folge komplett ohne deutsche Synchronisation gesendet hatten, deswegen ist es schon ein ziemlich, naja, sagen wir zumindest, das Problem war nicht so groß bei Detective Conan, wenn man bedenkt, dass man eine Folge im Prinzip nur mit Hintergrundgeräusche und Musik hört und ohne Ton, wäre natürlich nicht so prall dann. Ja, und dann mache ich mal kurz weiter mit den Quoten. Am 1. Februar 2012, also jetzt noch vor gar nicht so langer Zeit, haben wir durch einen Benutzer ein paar Quoten zu aktuellen Folgen bekommen, und zwar der Folge 84 und 85, Gefährliche Töne, Teil 1 und Teil 2. Einige werden die Folgen sicherlich kennen. Da lagen die Quoten bei 1,7 und 1,9% bei den 14- bis 49-Jährigen. Also auch wieder eine sehr guter Quotenschnitt, wenn man vergleicht, dass Viva sonst in der gleichen Zielgruppe immer einen Schnitt von ungefähr 1% hat. Also 1,7 und 1,9 sind da auf jeden Fall wieder sehr hoch. Und das ist auch ähnlich hoch wie damals bei den ersten Folgen. Also konnte man praktisch das Niveau halten und sind jetzt nicht die Quoten dazwischen bekannt. Aber wenn man bedenkt, dass vielleicht auch viele andere Folgen so gelaufen sind, kann man, denke ich, schon davon ausgehen, dass Viva mit den Quoten zu den Folgen schon sehr zufrieden ist. Naja, wobei man auch bedenken muss, dass Viva jetzt nicht unbedingt auf die Quoten der 14- bis 49-Jährigen schaut, sondern von den 14- bis 29-Jährigen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da dürften die Quoten ja auch nicht sehr schlecht gewesen sein. Also auch über dem Durchschnitt, würde ich mal schätzen. Ja, also die Quoten sind eigentlich in jedem Bereich über dem Durchschnitt. Kann sich also sehr sehen lassen. Wobei mir bei Gefährliche Töne eben auch aufgefallen ist, dass am Ende die Epiloge gefehlt haben, was eben besonders schade ist bei Gefährliche Töne Teil 2, wenn dann halt versucht Megurin noch am Schluss zu singen, das fehlt dann einfach irgendwie, das ist einfach schade am Schluss dann. Ja, und am 3. Februar 2012, also 2 Tage nach den Quoten, gab dann Viva bekannt, dass Detective Conan jetzt auch erstmals zur Primetime im deutschen Fernsehen laufen wird, und zwar am 3. und am 17. März jeweils. Ab 20.10 Uhr bzw. 20.30 Uhr ist das, glaube ich, da werden 5 bzw. 6 Folgen hintereinander ausgestrahlt. Also auch eine Premiere, ganze 5 oder 6 Folgen hintereinander und dann auch noch so spät abends. Das finde ich schon mal sehr interessant und freue mich auch drauf, werden mir die Folgen auf jeden Fall anschauen, obwohl ja noch nicht klar ist, ob es denn hier Wiederholungen oder auch neue Folgen sein werden. Also bin ich mal gespannt. Doch, das ist klar. Also sie haben gesagt, sie werden Wiederholungen definitiv zeigen. Also Folgen, die sie bis jetzt schon gezeigt haben. Und das heißt, nur bis zur Folge, was weiß ich, wie weit sie dann kommen. 100, schlag mich tot. 130 oder 40 sind ja wahrscheinlich dann. Ja, sie wiederholen ja einfach 5 oder 6 Folgen der Vorwoche im Prinzip. Also genauso wie bei One Piece wiederholen sie halt die ersten 5 oder 6 Folgen der Vorwoche. Ah, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann brauche ich mir die ganzen Folgen unter der Woche gar nicht anzugucken. Das ist leichter zum Aufnehmen. Das stimmt auch wieder. Naja. Also wir haben ja auch noch ein schönes Zitat von Sofu aus dem Newsblog. Der schrieb nämlich, klassischer Belastungstest in der Primetime, um zu sehen, wie die Serie sich dort bewährt. One Piece hatte bei einem Marathon früher deutlich versagt. Detective Conan wird es nicht. Was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr, Detective Conan wird den Belastungstest standhalten und auch in den nächsten Wochen noch weiterhin zur Primetime am Samstag laufen? Ich würde mal sagen, dass am Samstag die Konkurrenz im Prinzip der anderen großen Sender halt nicht so wirklich groß ist. Also ich würde sagen, Detective Conan hat eine bedeutend größere Chance als jetzt One Piece, schon alleine wegen der Sendezeit und Sendetag her, weil am Samstag eben doch nicht so wirklich viel Interessantes im deutschen Fernsehen läuft, im Gegensatz zu Sonntag, würde ich sagen. Also ich denke, dass es im Moment noch nicht abzusehen ist, wie die Quoten sich verhalten werden zu Primetime am Samstag. Ich hoffe natürlich, wie die meisten anderen Fans, natürlich auch, dass die Quoten möglichst hoch sind, damit Viva auch weitermacht, also nicht nur im März, sondern auch längerfristig die Folgen der Vorwoche am Samstag ausstrahlen wird. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn Viva nicht nur die ersten 5 oder 6 Folgen ausstrahlen würde, sondern möglichst alle, wobei das natürlich wahrscheinlich nicht realisierbar sein wird. Was denkt ihr? Ja, also ich denke mal, dass wenn es weiter auf diesem Samstagsblock bleibt, dass man dann eventuell vielleicht noch früher mit neuen Detective Conan Folgen, die deutsch synchronisiert sind, rechnen könnte. Oder man mit Detective Conan Filmen, samstagsabends 2015. Das wär's doch mal, nicht morgens um 6 Uhr aufstehen, oh, RTL 2, sondern abends 2015 Uncut Viva. Ja, ich würde auch nicht vermuten, dass Viva alle 10 Folgen am Samstag zeigen wird. Das wäre, glaube ich, einfach ein viel zu langer Zeitraum, den man da beanspruchen müsste. Wenn man mal eine halbe Stunde für eine Folge rechnet, dann sind wir bei 10 Folgen bei insgesamt 5 Stunden. Und wenn das dann um 20 Uhr vielleicht losgeht, dann sind wir um 1 Uhr nachts durch. Und also so lange will ich nun auch am Samstag nicht vorm Fernseher sitzen und mir da 5 Stunden lang Detective Conan angucken, mit Werbepausen und so weiter. Das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen lang und ich weiß auch nicht, wie viele Fans sich das antun würden. Gibt ja sicherlich ein paar Hardcore-Fans, die da auf jeden Fall alle Folgen nochmal anschauen würden. Und wenn ihr auch schon in der Woche laufen, dann würde ich mir wahrscheinlich doch lieber über die Woche verteilt alle anschauen. Also mache ich ja sowieso und dann werde ich mir wahrscheinlich am Samstag alle nochmal alle 5 Folgen oder 6, die dann laufen, nochmal anschauen. Also Filme wäre für mich definitiv interessanter als Samstagsabend. Wie einfach jetzt Wiederholung der Folgen von der Woche. Ja, die Filme haben ja sowieso ein großes Potenzial. Also Anime-Filme auch generell. Es gibt ja einige Filme, die laufen jetzt, also Klassiker, ich weiß nicht, Studio Ghibli oder so weiter. Die laufen ja sowieso immer 20.15 Uhr oder sonst wo auf Super RTL, was aber auch nicht gerade wirklich toll ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein paar andere Anime-Filme oder so mal um 20.15 Uhr auf Viva laufen. Da gibt es ja eine große Bandbreite auch. Nicht nur Detective Conan, sondern auch One Piece läuft ja auch jetzt derzeit bei Viva. Da gibt es auch einige Filme, die derzeit bei Kase veröffentlicht werden. Die könnte man auch gut dort mal zeigen vielleicht. Oder sonst auch, ja, keine Ahnung. Gibt da diverse Anime-Serien oder Filme, die man da zeigen könnte. Was ich mich noch frag, ist eventuell, RTL 2 hat ja diese Aktion auf Facebook gehabt. Wenn so und so viele Leute liken, dann kommt Detective Conan ja zurück. So, was ich mich dann frage, wieso macht Viva nicht so eine Aktion, wollt ihr Detective Conan Filme? Na, ich denke mal, weil sich die Fans einfach verarscht fühlen würden. Ich meine, RTL 2 hat das ja schon. Wir haben ja über diverse Facebook-Aktionen und so weiter, hat der Sender ja bestimmt mitbekommen, was die Fans so alles wollen und was sie eben nicht wollen. Also auf jeden Fall wollen sie keine geschnittenen Folgen und wollen gute Sendezeiten und so weiter und so fort. Also das kriegen die auf jeden Fall auch mit. Und also gute Sendezeiten sind sie ja schon mal. Uncut wird jetzt die zweite Staffel auch komplett gesendet. Also auf einem guten Weg sind sie ja. Ja, das sowieso. Bleibt abzuwarten, was dann kommt. Ich denke mal, RTL 2 ist noch im Besitz der Rechte zu den Filmen und ich denke mal, wenn die Folgen sich weiterhin gut schlagen, dann könnte Viva vielleicht auch die Filme dann übernehmen und wenn es ganz, ganz gut läuft, vielleicht sogar noch neue Folgen bringen, wobei das bei dem Etat von Viva, möchte ich mal vermuten, eher unwahrscheinlich ist. Also da will ich meine Hand für nicht ins Feuer legen. Ja gut, aber ich denke, dass Viva in dem Bereich Ankündigung, wie eben schon gesagt hat, ein bisschen professioneller ist als RTL 2. Gerade bei den Folgen, als sie angefangen haben, sie auszustrahlen am 5. Dezember. Ich weiß nicht, 1 oder 2 Wochen vorher haben sie es angekündigt und dann direkt durchgezogen. Und das zeigt ja, dass Viva auch für die eine oder andere Überraschung gut ist. Gerade auch jetzt mit den Detective Conan-Folgen zu Primetime. Also ich denke schon, dass Viva da noch irgendwas im Petto hat, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ja, ich glaube aber, dass sich RTL 2 vorerst die Filme nicht wegnehmen lässt, weil die ja selber im Moment die Filme zeigen von Detektiv Conan und da werden die erstmal durchlaufen lassen. Ja, die wobei von RTL sie ja auch 2 die jetzt, wollen wir ja nicht. Ja, außerdem wollen sie ja auch die Filme abbrechen nach dem 10. jetzt, um da eben hier die Mandate zu senden. Ja, ich weiß jetzt nicht, bei welchem sind sie jetzt? Der 4. müsste jetzt kommen, oder der 5.? Der 6. läuft schon am Wochenende. Habe ich mir extra aufgenommen, weil es mein Lieblingsfilm ist. Ach so. Ja, DVDs sind schöner, finde ich. Haben schöner. Ja, ich will aber auch mal ich habe die DVD auch, aber ich will mal vergleichen, wie sie das geschnitten haben. Und ich habe auch schon die Version vom letzten Jahr aufgenommen. Und da will ich mal alles miteinander vergleichen und mal schauen, was RTL 2 daraus gemacht hat. Naja, aber dürfte die gleiche Schnittfassung im Prinzip sein. Also, soweit ich gehört habe, verschwenden sie die gleiche Schnittfassung wie im letzten Jahr. Für den 24. März sind auch noch weitere Detective Conan-Folgen zur Primetime geplant. Also scheint weiterzugehen. Wie viele Folgen soll es denn da geben? Weißt du das auch? Wieder 6. Ah, also 5, 6, 6. Ist ja schön. Also von Ayumi in Gefahr bis Mortenspeisewagen Teil 2. Ja, sag ich ja. Das sind dann die Wochenwiederholungen. Ja, was wir noch gar nicht angesprochen haben bisher, ist auch der interessante Viva-Tag. Also für alle Twitter-Benutzer hier unter uns. Die Viva hat ja einen eigenen Twitter-Hashtag eingeführt, der sich nennt Viva-Conan. Und da können alle, die eben zur Ausstrahlung der Folgen mit anderen über Detective Conan diskutieren wollen, das via Twitter tun und dort einfach ihre Meinung kundtun, miteinander diskutieren und so weiter und so fort. Also das finde ich auch interessant und soweit ich weiß, ist es auch eine Neuerung im gesamten Anime-Fanraum bisher, also deutschlandweit auf jeden Fall. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass es zu irgendeiner Serie so einen Twitter-Hashtag gab. Also könnt ihr mich jetzt eines Besseren belehren, wenn es sowas schon mal gab. Aber finde ich auf jeden Fall toll, dass Viva sowas eingeführt hat. Ja, wobei es jetzt aber nicht nur für Viva geht, sondern glaube auch für OC California und noch eine andere Serie auf Viva. Aber eben, dass Conan mit dazu zählt, zeigt auch schon, wie wichtig Conny im Prinzip für Viva ist. Beispielsweise One Piece wird ja nicht dazu getwittert oder ähnliches. Ich würde ja mal sagen, dass ganz klar, dass die Stellung von Native Conan bei Viva zertifiziert, auszeichnet. Aus dem Grund, dass wenn man über die Serie die ganze Zeit mitliest, und das machen, nehme ich mal an, machen die Leute von Viva, die lesen ja die Tweets dazu. Und da bekommt man auch quasi Reflektierung von den Fans. Und das bestätigt dann auch irgendwie nur das Gefühl, dass man das Richtige getan hat, finde ich. Und dann wird bestimmt auch, wenn das weiterhin viel genutzt wird, wird das bestimmt auch dazu mit beitragen, dass neue Detektiv-Konten-Folgen einfach in Deutschland laufen werden. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht unter der Woche noch die ganzen Wiederholungen so zeigt und dann vielleicht samstags abends, vielleicht 20.15 Uhr, mal zwei, drei neue Folgen rein ergänzt zu diesem ganzen Wochenprogramm. Das wäre, glaube ich, schon ganz interessant und würde mich auch sehr freuen. Würde ich auf jeden Fall auch einschalten, mache ich ja sowieso, naja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass im Vergleich zu One Piece Detective Conan schon eine viel größere Stellung hat. Also One Piece läuft ja schon seit einiger Zeit. Ich meine, die sind ja schon in der zweiten Wiederholung oder so. Weiß ich gar nicht, habe ich nicht so verfolgt. Nein, ich verfolge mit und diese haben jetzt sich auch die neuen Staffeln geholt. Also sie haben jetzt bis Folge 400 die Rechte, das ist schon mal positiv. Vorher hieß es, sie wiederholen nach Skype ja wieder mit Alabastia Arc, also zweite Staffel. Und sie haben jetzt weitergezeigt und momentan sind wir beim Davy Backfight und es läuft gut weiter. Also bis 400 haben sie die Rechte und ich nehme an, sie werden es jetzt auch durchlaufen lassen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Allerdings finde ich, das wurde insgesamt nicht so gepusht wie jetzt hier die Ausstrahlung von Detective Conan. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier als Moderator des Conan-Cast und so weiter vorbelastet bin und nur das mitbekommen, was bezüglich Detective Conan läuft, oder ob das wirklich bei Detective Conan stärker ist als bei One Piece, also der ganze Hype um die Serie und so weiter und so fort. Also kommt mir auf jeden Fall so vor. Also ich habe One Piece auch mitverfolgt und ich denke, das liegt einfach daran, dass One Piece in jüngster Zeit von Tele5 erst ausgestrahlt wurde und auch von dem Pay-TV-Sender Animax, sodass die ganzen Folgen schon gezeigt wurden, noch und nöcher, sag ich mal. Und dass deswegen der Hype von One Piece jetzt in letzter Zeit etwas zurückgegangen ist. Ich denke, da könnte auch was Stärkeres wieder kommen, was die Quoten betrifft, wenn neue Folgen, sprich ab Folge 401 aufwärts, synchronisiert werden sollten. Was ich auch für den Samstag als gute Option sehen würde, wäre zum Beispiel auch eine Zusammenfassung irgendwie aller Folgen, die mit der schwarzen Organisation zu tun haben. Also so, es gibt ja Folge 5, dann das mit der Masamis Armbanduhr und so weiter. Das könnte man, glaube ich, auch mal gut nochmal alles zusammenfassen und dann vielleicht auf einen Samstag packen. Vielleicht so als, sollten neue Folgen kommen, vielleicht nochmal so als kurzen Vorspann. Und dann geht's ja auch direkt schon weiter mit den nächsten interessanten Folgen um Shuji Akai und so weiter. Wobei ich jetzt hier alle deutschen Fans auch noch nicht spoilern will, wie es dann in Japan dann weitergeht. Im Prinzip also ein, was bisher bei Detective Conan geschah oder so. Ja, genau, sowas wäre doch ganz nett, finde ich. Oder auch vielleicht alle Folgen mit Kaito Kid zusammenlegen oder sowas. Also da bietet sich bestimmt was an für so einen Samstag, so einen Themenabend einfach, irgendwie so. Das wäre, glaube ich, ganz nett, finde ich auf jeden Fall. Okay, dann sind wir hiermit auch am Ende des heutigen Podcasts angelangt und dann darf jetzt nochmal jeder kurz ein kleines Fazit nach der heutigen Diskussion hier abgeben, was er sich für die Zukunft bei Viva wünscht und ja. Ja, also ich erhoffe mir von Viva, dass sie erstmal so weitermachen wie bisher, dass sie weiterhin die Detective Conan Folgen ausstrahlen und unter Umständen vielleicht auch mit der Synchronisation der neuen Folgen anfangen, wenn sie die Folgen bis Folge 333 ausgestrahlt haben, weil ich denke, dass Viva damit gut beraten ist, da der Conan Fanclub, sage ich jetzt mal, in Deutschland im Aufmarsch ist und ich denke, dass die Quoten von Viva dann auch wieder in die Höhe schießen werden. Also nicht nur bei 1-2%, sondern vielleicht auch 3-4%, könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich bin mit Viva auch sehr zufrieden, auch in dem Punkt, wie gesagt, dass sie jetzt dabei sind, die Folgen Uncut auszustrahlen und wie gesagt wieder mit dem Ending und der Vorschau. Und ja, ich hoffe mir einfach für die Zukunft, dass es so weiterläuft und natürlich auch, dass sie dann irgendwann halt die neuen Folgen bringen könnten. Ja, also ich wünsche mir natürlich auch für die Zukunft, die neuen Folgen und dass es so weiterläuft wie bisher so. Ja, ich wünsche mir natürlich auch neue Folgen und zurzeit bin ich sehr zufrieden mit Viva. Bis auf ein, zwei kleine Fehler haben sie es wirklich super gemacht. Und neben den neuen Folgen würde ich mir auch wünschen, dass man sich bei Viva ein kleines bisschen mehr Mühe bei der deutschen Bearbeitung geben würde, wie RTL 2, würde ich mal sagen. Nämlich, es nervt manchmal ein bisschen, wenn man die alten Folgen vor allen Dingen anschaut, wenn man dann sieht, japanische Schrift und Detective Conan, also Conan sucht, guckt sich dann im Prinzip einen Brief an und so und zieht daraus irgendeine Schlussfolgerung und man weiß einfach nicht, was in dem Brief drin stand, was an dem Schild dran stand, was sich da jetzt durchgelesen hat, was da drauf stand, das ist irgendwie doch ein bisschen nervig dann. Ja, also mein Fazit ist ja ganz klar, dass Viva bisher einen klasse Job gemacht hat, dass man die Folgen bedenkenlos gucken kann, auf jeden Fall besser wie die RTL 2 Version. Was ich nochmal eventuell hervorheben, wir werden nicht von Viva bezahlt, nein, wir äußern freie Meinung. Und was ich mir eben noch für die Zukunft wünsche, ist, dass wir eben neue Folgen haben und dass dieser Samstagsblock von Detective Conan dann auch wirklich mal für Mottos genutzt wird quasi oder Kinofilme oder Magic Kaito oder sowas oder Specials eben. Und dass man dann eben diese Specials auch nicht mehr so aufteilt, sondern dass man jetzt, also 333, die Folge ist ja in Japan glaube ich erst 307 oder so. Und dass man dann eben wieder quasi in den geregelten Rhythmus aus Japan wieder hineinkommt. Das wäre vielleicht auch noch was. Ja, wobei ich dir auch gleich ins Wort fallen darf, das ist international überall so, also in Italien, Amerika und so weiter, da zählen die alle genauso wie wir hier in Deutschland. Die Zählweise in Japan ist nur in Japan so, also sonst nirgendwo. Okay, vielleicht noch in Südkorea oder so, aber in der westlichen Welt, okay, Japan ist auch westliche Welt, aber hier in Europa und Amerika ist das überall so, dass also bis 333, also unsere Zählweise so gezählt wird. Obwohl das auch schön wäre, wenn man so ein paar Specials vielleicht mal senden könnte, das wäre glaube ich auch ganz nett. Naja, also mein Fazit hatten wir ja gerade eben hier auch schon die ganze Zeit platt getreten. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass Viva die Folgen zeigt und würde mich auch freuen, wenn sie es weiterhin tun. Vielleicht nach der Folge 333 müssen gar nicht mal neue Folgen sein, sondern einfach nochmal von vorne anfangen oder was ich was, bisschen was durcheinander, so wie ich sagte, paar Themenabende machen oder sonst was. Also mir eigentlich ganz egal. Hauptsache Detective Conan bleibt im deutschen Fernsehen. Und was ich auch toll finden würde, wenn alle Fans Viva zeigen, wie toll das ist, dass Detective Conan im Fernsehen läuft und hier weiter twittern. Ich sehe jetzt gerade schon, wir nehmen hier am Freitag auf, 18.20 Uhr ist es jetzt und hier wird schon wieder fleißig getwittert zu den neuen Folgen, obwohl es sogar nicht mal losgeht. Also das finde ich einfach toll, wenn dann hier alle wieder zeigen, wie toll das ist, dass Detective Conan ausgestrahlt wird und ja, das soll auch in Zukunft so bleiben, dann wird sich Viva bestimmt noch einiges überlegen. Dann beende ich den Podcast an dieser Stelle auch und verweise hiermit noch einmal auf unseren Twitter-Account. Wenn ihr hier mit uns auf über Detective Conan twittern wollt, dann könnt ihr das machen. @ConanNews ist unser Twitter-Account. Auf Facebook sind wir als ConanNews zu finden. Wir haben neuerdings auch Tumblr oder wie man das nennt. Da sind wir als Planänderung zu finden. Sonst wisst ihr, iTunes und so weiter, könnt ihr uns gerne abonnieren, folgen, sonst was. Und in diesem sage ich tschüss und bis zum nächsten Podcast. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Next kommen Kassin, Tennisball. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.